Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Das ist die Freitag-Nacht-Ausgabe von Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Was machen wir heute Nacht? Wir unterhalten uns über all die Themen, die euch interessieren. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an unter 0800 5678 111. Dann gibt es eine kleine Postecke und wir präsentieren euch ein kleines Video, nämlich von unserem Trabi-Freak, der vor ein paar Wochen hier angerufen hat. Er hat mich besucht hier in Köln und wir haben so ein paar kleine Aufnahmen gemacht. Andrea ist die erste heute Nacht. Willkommen. 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Andrea, was ist dein Thema? Ja, mein Mann ist heute ausgezogen. Dein Mann ist heute ausgezogen? Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Ja, 6 Jahre jetzt. 6 Jahre, früh geheiratet? Ja. Mhm. Was ist denn passiert? Ja, also, ja, am besten fange ich mal so an. Also, wir haben einen 5-jährigen Sohn und ein 8 Wochen altes Baby. Und ja, wir haben uns vorher schon öfter gestritten, aber jetzt nicht so schlimm. Also, das hat sich immer wieder eingerenkt. Wegen Kleinigkeiten oder ja, gab es auch schon... Kleinigkeiten eigentlich. Ja, und jetzt, seit das Baby da ist, ist es extrem geworden. Eigentlich jetzt die letzten Tage, weil der Kleine, der ist krank. Und ich bin wirklich, ich bin jede Nacht fast bis 4 Uhr morgens auf, gehe dann irgendwann um 6 ins Bett und muss dann um 7 wieder raus, weil dann der Große halt aufsteht. Und warum hat er sich denn jetzt mit der Situation nicht arrangieren können? Wenn er das Ganze hat er ja schon mal mitgemacht, bei dem ersten Kind. Ja, aber ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, also es war hauptsächlich eigentlich diese Nacht der größte Streit. Weil ich bin ins Bett gegangen, der Kleine hat endlich geschlafen. Und ich war gerade eingeschlafen, mein Mann war noch auf. Und auf einmal weckt er mich, ja, der Kleine brüllt, der Kleine brüllt. Und da habe ich mich so drüber geärgert, weil er weiß ganz genau, wie die Flasche gekocht wird. Und weil er es schon auch über Tag schon gemacht hat. Und da habe ich mich so geärgert, weil er war ja auf. Er hätte das Kind ja füttern können. Und nicht nach dir rufen brauchen. Ja, und dann hat er aber die Flasche dann doch noch gemacht. Und den Kleinen hatte ich dann mittlerweile im Schlafzimmer, damit ich ihn beruhigen konnte. Naja, und dann kam er dann mit der Flasche an und ging wieder. Und habe ich gesagt, ja hör mal, kannst du den Kleinen nicht mal eben füttern? Weil mir sind echt die Augen zugefallen. Ja, mach du das doch. Und habe ich gesagt, ja, warum denn immer ich? Ja, ich muss arbeiten. Ich meine, gut, ich verstehe das ja, dass man morgens um 5 aufstehen muss, arbeiten muss. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite muss er mich ja auch mal verstehen. Weil, ja, und dann kommt dann halt nur, ja, du kannst dich ja über Tag hinlegen, wenn der Kleine schläft. Aber das stimmt ja auch nicht. Wir haben ja noch den 5-Jährigen. Klar, der hält dich auch trapp wahrscheinlich, ne? Ja, und ja. Das sind halt ja, und Kleinigkeiten. So, dann ist das eskaliert, der Streit. Und ja, dann, und wie, ich meine, ausziehen, wenn man 2 Kinder hat, ist ja nun schon ein sehr tolles Ding. Wie hat sich das denn dann hochgeschaukelt, der Streit? Ja, also die Nacht dann ging das erstmal, haben wir erstmal mächtig gestritten. Und irgendwann hat er sich schon rumgedreht und ich habe dann gedacht, ach komm, jetzt leck mich doch. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr mit, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ich bin doch nicht nur die Kinderfrau und Putzfrau, also ich sag mal, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ja, und dann habe ich mich erstmal zu dem Kleinen ins Zimmer gelegt, habe dann die Nacht da verbracht. Morgens ist er dann zur Arbeit, wir haben uns auch gar nicht mehr gesehen, obwohl ich auf war. Ja, und dann kam er dann heute Mittag von der Arbeit, hat kein Ton mit mir geredet. Und ich musste dann noch zum Arzt mit dem Kleinen und alles. Ja, und dann am Nachmittag, dann wurde mir das langsam zu bunt. Da habe ich gesagt, also so geht's nicht weiter. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe dann gesagt, ich lasse mich scheiden, ich habe keine Lust mehr. Ist es denn dann am Nachmittag nochmal zu einem Streit gekommen? Ja, aber nicht so heftig. Also ich habe versucht, das im ruhigen Ton zu machen. Und dann hat er einfach gesagt, ich gehe, ich packe die Koffer und gehe? Nö, also ich habe gesagt, ich möchte mich scheiden lassen, weil ich wusste einfach keinen Ausweg mehr, was ich machen soll. Und ich habe gesagt, ich sehe das halt nicht mehr ein. Lass uns überlegen, wie wir das am besten machen. Wir können das ja in aller Ruhe, ohne Anwalt und alles, wir können das ja untereinander machen. Und mit den Kindern. Und dann ist er gegangen? Nee, dann ist er erstmal sitzen geblieben und das, was mich am meisten aufgeregt hat, er hat noch nicht mal irgendwas gesagt. Also es gab keinen großen Streit, aber er ist letztendlich dann gegangen. Ja. Ne? Hast du das denn ernst gemeint mit der Scheidung? Oder hast du das so im Eifer des Gefechtes gesagt? Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Weißt du denn jetzt, wo er ist im Moment? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass er bei seiner Schwester ist, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es auch daran, ja, wie soll ich sagen, ich habe ziemliche Probleme gehabt, so, weil ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wie schlechte Erfahrungen? Mit Männern? Ja, mit einem speziell. Und irgendwie, der ganze Hass überträgt sich halt manchmal auch auf ihn, obwohl er ja nichts dafür kann. Vielleicht bin ich es auch ein bisschen mitschuld, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich die Situation jetzt sehr zugespitzt und alles ist hochdramatisch jetzt und angespannt. Ich glaube ja, Andrea, ihr habt ein 5-jähriges Kind und ein ganz, ganz kleines Kind, was ein paar Wochen, 8 Wochen erst alt ist. Ja. Da trägt man natürlich eine hohe Verantwortung. Ja. Und ich glaube schon, dass man da auch alles unternehmen sollte, wenn es irgendwie geht, sich zusammenzuraufen und vielleicht das wieder zu kitten, wenn etwas zu kitten möglich ist. Wobei, ich weiß auch nicht. Ich meine, er hat schon mal zwischendurch, wenn wir gestritten haben, dann hat er sich auch ins Auto gesetzt, ist für eine Stunde oder zwei weg und kam dann irgendwann wieder. Was hältst du? Nur, ich sag mal, diesmal, das ist doch ein ganz anderes Gefühl. Also vorher habe ich immer versucht, ihn dann zurückzukriegen. Aber jetzt ist mir das irgendwie, ja, auf der einen Seite auch scheißegal. Aber vielleicht hast du auch, ich meine, du hast gerade ja ein interessantes Stichwort gesagt. Du sagst, du hast schlechte Erfahrungen früher gemacht und manchmal in angespannten Situationen kommt das alles hoch und dein jetziger Mann kriegt es ab. Ja. Ne, das ist ja schon mal das ist ja auch sehr selbstkritisch, was du da sagst. Damit, ja, ich weiß ja, dass es so ist. Eben, aber wenn man das schon mal so einsieht, finde ich, ist ja auch schon mal ein Schritt. Vielleicht sieht er bei sich ja auch Dinge ein, die er nicht so richtig gemacht hat. Und vielleicht kann man da doch nochmal eine Gesprächsebene finden. Würdest du denn bereit sein, vielleicht nochmal irgendwie, wie auch immer, können wir gleich mal drüber reden, einen Anfang mit ihm zu finden? Oder bist du so weit innerlich und sagst, nee, ich will wirklich jetzt weg von dem? Ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding irgendwie. Auf der einen Seite hänge ich noch an ihm, aber auf der anderen Seite auch, nee, lieber nicht. Was sagt das Gefühl denn? Wie sind deine Gefühle zu ihm? Ja, im Moment total durcheinander. Gibt es denn Liebe noch in dir zu ihm? Ich weiß es nicht. Ich kann dir das echt nicht sagen, weil das Mal, wo wir uns gestritten haben, das war auch ziemlich heftig. Und dann habe ich gesagt, warum gehst du denn nicht? Warum bist du denn noch da? Und er sagt dann, ja, wegen den Kindern. Natürlich, die Kinder dürfen auch nicht der Grund sein, weswegen man der Hauptgrund sein, weswegen man zusammen ist. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht nur in der Wut gesagt hat oder ob er es jetzt ernst. Andrea, ich würde Folgendes vorschlagen. Er wird sich jetzt schon wieder beruhigen und über kurz oder lang wird er Kontakt aufnehmen oder du solltest Kontakt aufnehmen. Und dann mach doch folgenden Vorschlag, wenn ihr euch an der Strippe habt, am Telefon vielleicht. Ja. Geht doch zumindest nur einmal, um ein bisschen Klärung zu finden über euch, zu einer Paarberatung, zu einer Familien-, zu einer Eheberatung. Das habe ich ihm auch schon mal angeboten. Aber er hält davon nichts, weil ich habe selber auch schon viele Therapien gemacht. Und es geht ja nicht um Therapie, es geht ja einfach darum, dass eine dritte, neutrale Person einfach mal so ein bisschen moderiert, weißt du, so wie ich das jetzt auch mache. Interessant wäre es ja jetzt, wenn er auch vielleicht von der anderen Seite telefonieren würde und auch hier in der Sendung wäre. Ja. Dann könnte man ja ein bisschen sachlicher drüber reden, als wenn ihr beiden Streithähne aufeinander kommt. Ja. Und wenn dabei rumkäme, dass ihr wirklich nicht mehr miteinander könnt, aber dann weiß man das auch richtig. Ich finde, dass man, wenn Familie da ist und auch noch so ein kleines Baby, dass man schon alles ausprobieren sollte, um etwas zu kitten. Aber auch nicht auf Biegen und Brechen. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann ist es auch besser für die Kinder, wenn die Eltern sagen, nein, wir können nicht miteinander. Versuch ihm das doch nochmal nahe zu bringen. Ja, ich muss versuchen. Und also, springen wir auch über dann. Okay, und springen wir auch. Ich habe auch wirklich die Schnauze voll. Ich verstehe das ja auch. Klar, eben, siehst du, du machst da immer schon wieder Signale und sagst, okay, ich sehe es ja auch allen. Und vielleicht macht er es ja auch. Und spring ruhig über deinen eigenen Schatten und lass mal vielleicht morgen noch den Tag vergehen und ruf mal morgen, übermorgen die Schwester an. ganz sachlich, ohne Vorwürfe und sag, pass auf, lass es uns doch mal so nochmal versuchen. Ich mache einen Termin nächste Woche. Ja, aber sie macht mir dann Vorwürfe. Ich weiß doch, wie das ist. Ja, mit ihr musst du gar nicht reden. Er ist dein Ansprechpartner. Rede ja, aber ihr. Dann gibt sie mir den wahrscheinlich noch nicht mal. Gut, muss man versuchen. Also irgendwie werdet ihr schon zueinander kommen in den nächsten Tagen. Davon gehe ich erstmal aus. Mhm. Ja, mach mal den Vorschlag. Auch wenn er erstmal abwehrt, aber versuch's ihm klarzumachen, dass das die einzige Chance ist, wirklich eine Klarheit zu finden, auch für euch. Hm? Ja, er hat mir ja gesagt, dass er nicht will. Aber er will dich, ja, siehst du, also dann ist es ja, hast du ja noch bessere Karten. Aber ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Gut, und das sollte er eben in einer Gruppe mit einem Therapeuten herauskriegen. Ja? Mhm. Alles Gute. Ja, gut, okay. Tschüss, André. Ja, danke, tschüss. Heiko, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Heiko, was ist dein Thema? Ja, ist ein bisschen schwer. Ich kann nicht. Ja, meine Freundin, die geht mir seit 3 Wochen, geht die mir fremd. Mhm. Woher weißt du das? Die arbeitet in Schüttorf in Index, das ist eine Großraumdiskothek, als Kellnerin. Und ein Kumpel von mir, also mein ehemaliger bester Freund, der hat mit ihr ein Verhältnis. Und das habe ich vom anderen Kumpel erfahren. Mhm. Der hat mir gesagt, ich soll mal mitkommen. Bin ich Freitagabend dahin gefahren. Ich wusste nicht, dass ich dahin fahre. Ja. Sie hat mich auch nicht gesehen. Sie arbeitet immer 2 Stunden und dann hat sie eine Viertelstunde Pause. Und dann ist sie mit dem ehemaligen Freund von mir, den Thorsten, ist sie dann nach draußen ins Auto gegangen. Und mein Freund, der wusste genau, was da wieder abgeht. Der hat mitgekriegt, dass sie einen Geschlechtsverkehr haben da. Im Auto? Ja. Und hast du das gesehen, dass du dann soweit auch mitgegangen hast? Hast du das beobachtet? Ja, ich bin mitgegangen und dann habe ich habe nur gesehen, wie die dann ins Auto reingegangen sind. Du hast aber nicht gesehen, was sie im Auto gemacht haben? Nein, ich habe wohl gesehen, dass die dann ein bisschen rumgeleckt haben und so. Mhm. Ja, und weiter wollte ich auch gar nicht gucken, dann bin ich weggegangen, weil... Wie lange bist du denn mit dem Mädchen zusammen schon? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? Ja. Mit 15,5 hast du die kennengelernt? Ja. Das ist ja eine richtige Jugendehe. Ja. Wohnt ihr zusammen? Nee. Nee. Nicht. Ich jetzt bist du ganz. Wohnung und die wohnt noch bei ihren Eltern. Ist sie so alt wie du? Die ist 1 Jahr jünger. Mhm. Noch ein Jahr jünger. Ja. Das ist wahrscheinlich für dich eine ganze Welt zusammengebrochen, ne? Nachdem ja, auf jeden Fall. Und sie weiß auch nicht, dass ich das weiß. Und ich traue mich auch nicht, sie darauf anzusprechen, weil ich liebe sie und ich möchte auch nicht verlieren. Mhm. Aber du bist ja gerade auf dem besten Wege dazu, sie zu verlieren, Heiko. Ja. Mhm. Aber sie tut so nebenbei, weil es dann überhaupt nichts wert. Wie trittst du ihr denn gegenüber, nachdem du das gesehen hast? Kannst du so gut schauspielern und tun, als wäre gar nichts? Naja, sie fragt mich schon öfter, was los ist, weil ich bin auch nicht mehr ich selbst so und die letzte Zeit. Sie merkt das wohl, sie fragt immer, was los ist. Also wichtig bei der Sache ist ja, dass es nicht nur Gerüchte sind. Du hast es ja selbst mit eigenen Augen gesehen. Ne? Ja. Du hast gesehen, wie sie eingestiegen ist und wie die rumgeknutscht haben. Ja. Hast du gesehen, ne? Ja, durch meinen besten Kumpel, der hat mir das dann gesagt. Der hat dir das gesteckt. Mhm. Ja. Heiko, einzige Möglichkeit, einziger Weg, du musst die Frau ansprechen. Du musst sie ansprechen. Ja, aber wie soll ich das machen? Ich kann sie nicht ansprechen. Doch, also. Das kannst du. Das kannst du. Indem du ihr das genauso sagst, wie du es mir gerade erzählt hast. Hier, pass auf. So und so. Ja. Ich habe das gehört und dann erzählst du die gleiche Geschichte, die du mir gerade erzählt hast. Und dann soll sie mal Stellung beziehen. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel zu Hause und ich weiß genau, dass das Gleiche da jetzt schon wieder abläuft. Das ist doch die Hölle. Wie lange willst du das noch mitmachen? Ich weiß es nicht. Ja. Was kann jetzt noch geschehen? Wenn du es ansprichst, wärst du denn bereit, je nachdem wie sie sich verhält, ihr das zu verzeihen? Zu verzeihen, ja. Ich weiß ja nicht, ob sie ihn jetzt liebt oder ob sie mich überhaupt verlassen will deshalb oder so. Mhm. Aber ich schätze mal, weiß nicht, dann hätte sie das schon längst getan, weiß ich auch nicht. Weiß man nicht. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Wenn man so lange mit jemandem zusammen war, sagt man auch nicht so schnell Adieu. Ja. Du musst es ihr sagen, Heiko. Du musst es ihr sagen. Du machst damit überhaupt gar nichts schlimmer. Im Gegenteil. Du wirst dann auch ein bisschen Herr des Geschehens. So lässt du ja alles laufen und lässt über dich ergehen. Ja, ich habe aber Angst vor der Reaktion von ihr dann. Ja gut, ist die Reaktion schlimmer oder das, was du dir jetzt immer zu ausmalst in der Fantasie? Ja, was ich mir ausmale. Ja, eben. Dann ist klar Tisch. Ja. Vielleicht sagt sie dir, pass auf Heiko, irgendwie ist es ausgebrannt mit uns beiden, ich kann nicht mehr. Vielleicht sagt sie aber auch, es ist ein Fehltritt, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, aber es tut mir super leid, ich möchte doch wieder richtig mit dir zusammen sein. Vielleicht. Ja, es geht jetzt seit 3 Wochen jeden Freitag und Samstagabend. Ist die Hölle für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und heute? Und jetzt gerade, jetzt in diesem Moment vielleicht wieder, ne? Ja. Mhm. Du siehst sie morgen? Morgen sehe ich sie, ja. Mhm. Du sprichst sie morgen an? Morgen. Tag. Einfach so drauf ansprechen. Einfach so ansprechen. Und keinen Tag länger warten. Direkt morgen ansprechen. Ja. Und dann wirst du sehen, wie sich das... Ja, ich weiß aber nicht, wie ich reagiere, wenn sie dann auf einmal doch nicht mehr will oder so. Ich, ja, Heike, damit musst du rechnen. Das kann ich mir nicht ausmalen. Ja, da musst du mit rechnen. Du hast jetzt schon etwas so Horrormäßiges da mitbekommen, dass deine Freundin dich so betrügt. Da kann es ja schon fast gar nicht mehr schlimmer kommen. Du musst alles aber einkalkulieren jetzt. Du musst auch mit dem Gedanken dich anfreunden, dass sie nicht mehr will und dass ihr vielleicht auch nicht mehr zusammen seid. Das war wahrscheinlich ist hart für dich, aber so ist es nun mal. Ja. Hm? Also morgen ansprechen und viel, viel Kraft und, ja, viel Kraft. Erfolg kann man ja gar nicht sagen. Viel Kraft. Ja, alles okay. Gute, mein Lieber. Tschüss. Ja, okay. Ja, tschüss. 0800 5678 111, meine Telefonnummer und meine Faxnummer auch kostenfrei. So wie die Telefonnummer 0800 5678 110. Nächste Woche Freitag, genau heute in einer Woche, sitze ich nicht alleine hier, sondern eine sehr attraktive, sehr nette Frau wird hier neben mir sitzen, nämlich Ulla Kock am Brink. Und die wird sich euch stellen, euren Fragen. Ihr könnt eine ganze Stunde lang mit Ulla Kock am Brink hier plaudern und ihr Fragen stellen. Das alles Fragen, was ihr sie immer schon mal fragen wollt. Nächste Woche Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine ganze Stunde Promi-Besuch bei Domian Ulla Kock am Brink. Karl, 68. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. So Karl, jetzt sollen wir erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Moment. Ja, das hat man dir wahrscheinlich vorhin aber schon gesagt. Die Leute lernen das nie. Jetzt machen wir erstmal den weiten Gang durch die Wohnung. So, alles leise? Ja. Prima, das heißt, wir beide können jetzt reden. Was ist denn dein Thema? Ja, wo soll ich anfangen? Na, du hast ja einen Grund gehabt, weswegen du hier angerufen hast. Was? Ja, ja. Ne, was ist der Grund? Ich bin jetzt 2 Jahre ist meine Frau tot, nicht? Ja. Und meine Schwägerin, ich hätte meine Schwägerin Spaß an der und die ist auch Witwe. Mhm. Und ich war vorher ja mit der in Urlaub. Also, ich sage immer, falls das vielleicht nicht richtig verstanden worden ist, die Frau ist 2 Jahre tot, deine Frau. Ja. Und du hättest jetzt Spaß an einer Schwägerin. Eine Schwägerin, eine Schwester von meiner Frau. Genau. Und sie ist auch Witwe. Ja. Sie ist Witwe. Und du warst voriges Jahr mit ihr in Urlaub? Voriges Jahr war ich mit ihr in Urlaub und wollte dieses Jahr haben wir später gebucht. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich da so rankomme. Die spricht so viel. Also ich habe noch diese Landwirtschaft, die hat gibt mal dies, mal das mit. Und da sagt sie immer, ist kein Mensch so gut gemischt wie du, sagt sie immer mich. Ne? Mhm. Moment, Karl, als ihr letztes Jahr in Urlaub wart, ja, ist da irgendwas passiert zwischen euch beiden? Leider nicht. Gar nichts, gar nichts. Hast du doch, Hannes geküsst. Doch? Ja, Hannes gedrückt. Ne? Mhm. Aber ihr habt nicht zusammen in einem Zimmer gewohnt? Nein. Nee. Ihr habt euch geküsst, richtig geküsst oder nur so ein Busserl auf die Backe? Nein, richtig geküsst. Richtig geküsst? Ja. Naja, das ist doch schon mal ein erster großer Schritt. Ja, aber ich habe die Hälfte vorbei, war im Urlaub und ich gedacht, irgendwie muss da jetzt was passieren. Mhm. Da habe ich gesagt, wie sieht das aus? Wir können mal zusammen schlafen. Mhm. Nein, hat sie gesagt. Kann ich das nicht machen? Ja, ich warum kannst du das nicht machen? Ja, mein Mann, der Hermann, Hermann heißt der, hat geheißen, der kann ich mit dem nicht machen, mit dem nicht machen, auch mit dem Irmgard nicht. Meine Frau war da nicht. Das war deine Frau. Wie lange ist denn ihr Mann schon tot? Er ist schon 3 Jahre. 3 Jahre tot. Meine Frau 2 Jahre. Mhm. Kannst du nicht machen. Aber du hast schon das Gefühl, dass sie dich auch mag. Und dass da eine enge Verbindung ist. Ja. Ja, sonst hätte sie sich wahrscheinlich auch gar nicht auf den Kuss eingelassen. Ja, das haben wir schon länger gemacht jetzt. Achso, jetzt zum Beispiel jetzt die Zeit nach dem Urlaub, bis heute. Küsst ihr euch manchmal? Ich komme mal treffen, ist aber nicht öfter, weil die 50 Kilometer weg wohnt. Achso, jetzt habe ich aber nicht verstanden, ob ihr euch seit dem Urlaub nochmal geküsst habt. Ja, doch, ja, das schon. Du warst vorige Woche noch hier. Und da habt ihr wieder geknutscht. Ja. Ja, Karl. Hast du ihr das denn jetzt in letzter Zeit auch nochmal gesagt, dass du schon gerne irgendwie noch das noch näher haben möchtest? Nein, habe ich nicht mehr. Mhm. Also man muss ja auch respektieren, dass sie Probleme damit hat, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, vielleicht ihrem verstorbenen Mann gegenüber oder ihrer verstorbenen Schwester gegenüber. Ja. Nun sind ja schon einige Jahre ins Land gezogen, ins Land gegangen. Und ich finde, dass du schon durchaus das nochmal ansprechen könntest. Wenn ihr euch so gut versteht, finde ich. Wir fahren im Juni im Urlaub nochmal. Mhm. Da will ich versuchen nochmal. Mhm. Ich habe gedacht, vielleicht dann irgendwann. Vielleicht wäre es aber gut, Karl, wenn du es vorher machen würdest. Ja. Sonst seid ihr irgendwo im Urlaub, habt viel Geld ausgegeben und sitzt irgendwo in einer fremden Gegend und plötzlich kracht es zwischen euch beiden und das ist ja auch nicht toll. Klärt das doch mal vorher ab. So krache bitte bei uns nicht. Ich bin ein Mann, Mensch, der. Gutmütiger Mensch und gibt so gern nachgeben. Also du würdest auch weiter mit ihr befreundet sein wollen, wenn sie sagt, nein, ich will keine Beziehung haben. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Ja, das kannst du ihr doch so anbieten. Das ist doch ein sehr, sehr faires Angebot, wenn du ihr das so sagst. Pass auf, liebe so und so, mir liegt sehr viel daran. Vielleicht können wir es miteinander versuchen. Und wenn es nicht, wenn du das nicht möchtest, können wir gerne auch so weiter nah in Kontakt bleiben. Oder wenn du noch ein bisschen mehr Zeit brauchst. Vielleicht brauchst du ja noch ein bisschen länger Zeit. Ja, ich würde mir gerne ins Ziel, ich mal die reingucken können. Ja. Das die Gedanken lesen können. Ja. Aber du kannst das ja, du bist ja netter Kerl, du kannst das ja freundlich und charmant nochmal sagen. Oder vielleicht dann im Urlaub. Wenn du es hier vorgenommen hast für Juni, na gut, dann warte bis Juni. Aber sagen würde ich es auf jeden Fall nochmal. Vielleicht braucht sie auch nochmal so einen Anstoß. Weil sie sich selbst nicht traut, da. Wie wir vorher schon gefahren sind, Urlaub, in der Weg, im Auto, sie fährt dann immer. Mhm. Und da hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, ich will mich eigentlich nicht mehr viel binden, ich will nicht mehr. Ich lebe so auch ganz schön und so, hat sie gesagt. Ja, ihr müsst ja auch nicht heiraten, ihr könnt ja, so. Nein, ne? Nein, das nicht. Vielleicht. Aber sie will eigentlich alleine leben, vorläufig. Na gut. Und dann, wie wir nach Hause kamen, hier hinter mich, und sie hat sich verabschiedet von mir. Mhm. Da kamen die Tränen und hat gesagt, jetzt sind wir wieder alleine. Siehst du, das heißt, dass die schon sehr gerne hat. Ja. Vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst vor Leuten, dass die Leute reden, wenn ihr jetzt miteinander anfangt. Kann das sein? Ich glaube, ja, jetzt kennt sie bei ihnen, das ist ein Mietshaus, die kennen die alle. Mhm. Was heißt Eigentumswohnung? Mhm. Und die kennt einer der anderen. Da habe ich irgendwie, ich tue mich auch nicht viel einladen. Mm-hmm. Ich fahre jetzt morgen, übermorgen fahre ich hin, zufällig. Mm-hmm. Ja, aber ich war jetzt den ganzen Winter nicht da. Mm-hmm. Ja. Also, Karl, bau das mal weiter aus, wäre mein Ratschlag. Und sprich sie im Juni ruhig drauf an. Und nimm ihr auch wirklich jeglichen Druck. Sag ihr, wenn sie das noch nicht möchte, dann bleibt es erstmal so dabei, wie es jetzt ist. Aber dass sie auch richtig dein Interesse nochmal gesagt bekommt von dir, das tut einem ja dann auch gut. Wie gesagt, vielleicht brauchst du nur so einen Anstoß noch und dann funktioniert das auch. Das wäre doch wunderbar, wenn ihr beide nochmal glücklich miteinander werden würdet. Ich bin mit 60, sieht gut aus. Ja, und ich bin sicher, dass deine Frau und ihr Mann da auch nichts gegen hätten. Ich glaube nicht. Ach, natürlich nicht. Die war wohl, wie mein letzter Urlaub war, wenn meine Frau dabei war, dann einmal war meine Frau eifersüchtig. Das letzte Vierteljahr, wo sie noch gelebt hat. Gut, das sind jetzt Geschichten. Das sind Geschichten jetzt von gestern. Ja. Also, im Juni ansprechen. Und ich wünsche einen schönen Urlaub. Wo geht's denn hin? Nach Bayern und Allgäu. In Allgäu, na wunderbar. Ja. Schöne Gegend. Da waren wir schon ein paar Mal. Ja. Alles Gute, viel Spaß und sprich sie an, ne? Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Petra, 40 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Petra. Ja. Ja, du hast mich auch angerufen. Zu später Stunde. Ja. Warum? Ja, ich habe Sex mit meinem Ex am Telefon. Sex mit dem Ex am Telefon? Ja. Es wird immer doller alles. Ja, Sex mit dem Ex am Telefon. Also du warst verheiratet oder du warst lange mit jemandem zusammen? Ja, 7 Jahre. Verheiratet? Nein, nicht verheiratet. 7 Jahre. Verlobt war ich mit ihm. Verlobt. Mhm. Ja, und... Seit wann getrennt jetzt wieder? Wir sind jetzt auch, also 91 ist die Trennung, haben wir uns getrennt, 3 Tage vor Heiligabend. Mhm. Und sind dann Silvester wieder am Kudamm groß feiern gegangen, haben dann ein ganz tolles Silvester erlebt und dann haben wir uns wieder getrennt. Mhm. Und dann habe ich auch später ein halbes Jahr später meinen jetzigen Mann kennengelernt. Aha, es gibt einen neuen. Ja, nein, ich bin ja auch seit 95 verheiratet. Ja. Sehr glücklich eigentlich, bloß im Bett haut es nicht hin. Mhm. Und das war natürlich das, was mit meinem Ex-Freund halt sehr gut klappte. Und der Ex-Freund, hat der auch eine Beziehung im Moment? Ja, er hat auch eine Beziehung, eine feste Beziehung. Die weiß natürlich auch nichts davon. Also wir machen das immer heimlich. Das hätte ja auch gestern morgens in unserer Sendung gepasst. Bitte? Morgens um 9 Uhr. Morgens um 9 Uhr. Warum morgens um 9? Ja, weil dann alle Partner halt zur Arbeit sind. Ach so. Und dann können wir uns richtig entspannen. Und bist du in Stimmung morgens um 9? Ja. Ja. Mhm. Aus dem Bett raus dann, ne? Wie bitte? Aus dem Bett raus. Telefonierst du? Ja, ja. Ja. Und das ist sehr erotisch auch, würde ich mal sagen. Mhm. Es peppt so meine, na, wie soll ich das sagen, Liebebeziehung. Also ich liebe meinen Mann auch wie verrückt, aber er ist irgendwie im Bett so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Langweilig. Langweilig. Ja, also 0815. Und nee, ängstlich würde ich sagen. Ängstlich sogar. Ich bin so eine Powerfrau und ich habe so einen lieben Mann. Mhm. Ein Zulieben. Ein für dich Zulieben. Ja, er ist wirklich ein Traummann eigentlich. Er sieht aus wie ein Jesus. Mit langen braunen, mit langen Augen, Wimpern und braunen Augen und langen Locken. Und jetzt bist du mit deinem jetzigen Ehemann verheiratet seit 1995, sagst du. Und wie viele Jahre geht das jetzt schon mit deinem Ex, diese Telefonsex-Geschichte? Das haben wir erst seit einem Jahr rausgekriegt, dass das so eine gute Basis ist. Für Basis für was? Für was, dass er hat nämlich auch Probleme mit seiner Freundin. Und dadurch reagieren wir uns beide so ein bisschen ab und haben aber auch diese Nähe auch und diese Vertrautheit vor allen Dingen. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also ihr wisst, über was ihr sprecht am Telefon, ne? Ja. So kann man das sagen. Wir reden über alles im Prinzip, aber erst machen wir mal so eine, naja. Eine Runde Sex. Ein bisschen Sex und dann redet er über die Miete oder weiß ich was, über die Politik. Oder? Nicht. Brauchen wir nicht mehr. Petra, aber ihr habt euch seitdem nie wieder getroffen. Nein. Nee. Wohnt ihr denn in der... Ich bin zwar drauf, aber ich bin da immer noch so ein bisschen im Hadern, weil ich liebe auch meinen Mann und für mich ist es auch irgendwie, das ist ja nur eine Kopfgeschichte, das eine. Wohnt ihr in einer Stadt? Nein. Ja. Also die Gefahr besteht gar nicht, dass du ihn zufällig irgendwo siehst? Doch. Doch? Natürlich. Wo denn? In Berlin. Also doch in einer Stadt wohnt ihr? Nein, nein, ich wohne weit weg, aber meine Geschwister, die wohnen. Ach so, also das könnte dann doch irgendwie passieren. Naja, klar. Hm. Aber es ist natürlich nur so schwierig, weil er möchte es gerne und ich möchte es nicht. Mhm. Dann würde ich es erstmal auch nicht tun. Bitte? Ich habe auch so ein bisschen Angst davor. Ja, die Gefahr besteht ja, dass du deine Ehe gefährdest und das alles aufbricht. Und ne? Ich bin auch, denke ich mal, so eine Frau, die so nicht so Hals über Kopf reagiert, sondern die das auch so ein bisschen abwägt. Wie oft macht ihr Telefonsex? Wie oft macht man Sex in der Woche, wenn man eine gute Ehe hat? Jeden Tag? Jeden Tag Telefonsex morgen? Jeden Tag morgens um 9? Ja. Uiuiuiui. Naja, ich meine, wir haben es vorher auch immer gemacht, als wir noch zusammen waren halt. Naja, aber ich dachte gar, dass das kommt mal irgendwie ab und zu mal vor. Aber das ist ja schon doch ein schwerwiegender Tatbestand der Untreue, ne? Würde ich dann doch so sagen. Ja? Naja, wenn du jeden Tag Telefonsex mit einem anderen Mann machst. Nur vom Kopf her halt. Naja, das ist jetzt, das kann man sich alles so auseinander dividieren, aber de facto ist es so, ne? Was würdest du sagen, wenn dein Mann jeden Tag Telefonsex mit einer anderen Frau machen würde? Dann wäre ich endlich mal froh, dass er was tut. Ja gut, den Umständen kann man das vielleicht so auch sehen. Und, nicht, und das ist bei meinem Ex-Freund, ich sage mal meine Exe, das ist halt genau das gleiche in Grün, nicht? Also er hat auch Probleme in seiner Partnerschaft und ich denke mal, dadurch retten wir auch vielleicht unsere Beziehung mehr oder weniger. Denn wir gehen ja nicht ins Bett miteinander und das ist, denke ich mal, auch das, was wichtiger ist daran, nicht wahr? Denn ich liebe meinen Mann. So, wenn das eine nicht stimmt und man mit dem anderen nicht behelfen kann. Ich bin gerade zwiegespalten. Einerseits gebe ich dir recht, wenn du dadurch die Ehe stabilisieren kannst. Andererseits bist du natürlich unehrlich deinem Mann gegenüber, ne? Ist so. Naja, bloß den anderen liebe ich ja auch noch immer. Das auch noch? Ja. Du liebst den sogar noch, deinen Ex? Naja, das ist ein toller Typ. Der sieht ja sogar sehr ähnlich. Wenn der jetzt sagen würde, Petra, komm, lass es uns noch mal versuchen miteinander. Der Ex, würdest du dich drauf einlassen? Wenn der richtig jetzt forsch an dich ranginge? Nein. Oh, das hört sich aber alles nicht gut an. Das ist bei dir auch so, nicht? Man überlegt dann krampfhaft, was macht man? Das spricht alles nicht sehr für deine Ehe. Du hast keinen guten Sex in deiner Ehe, du betrügst deinen Mann nicht so ganz schlimm, also das ist praktisch machen, aber per Telefon. Und du liebst sogar eigentlich auch noch einen anderen Mann, nämlich sogar den, mit dem du Telefonsex machst. Nein, sondern ich denke mal, ich liebe den Mann, den ich eigentlich immer schon geliebt habe, nicht? Naja, aber das ist der ja, ne? Das ist das Schlimme daran. Denn eine Frau ist auch, ich denke mal, vielleicht ein bisschen anders orientiert als ein Mann, nicht? Viele Männer sehen das ja vielleicht teilweise diesen Sex auch so, naja, mein Gott, man hat die Frau halt immer noch im Schlepptau, man kann sie auch woanders noch vergnügen und er war auch untreu mir gegenüber und deshalb bin ich auch da nicht so der Meinung, dass ich da nochmal was Neues anfangen soll. Wer war untreu dir gegenüber? Der Erste, der Ex? Ja, ja. Mhm, ja. Aber jetzt hast du deinen Mann im Schlepptau und treibst dich... Ich würde ihn auch, glaube ich, nie verlassen. Ich glaube auch nicht. Also oder vielleicht machst du es dir auch sehr bequem. Ja, Du hast es gut in deiner Ehe. Dein Mann ist ein guter Typ und holst dir die anderen Sachen bei deinem Ex. Und träumst auch noch in Liebesangelegenheiten so ein bisschen ihm nach. Ja, vielleicht träumen auch die Frauen so viel, denke ich mal. Also, ich hätte große Schwierigkeiten an deiner Stelle, so für mich ins Reine zu kommen. Das habe ich auch und deshalb rufe ich dich auch an. Ja, und deshalb wäre mein klarer Rat, oder meine Meinung, das Rat, ich kann dir keinen Rat geben, meine Meinung, in irgendeiner Weise eine Klarheit zu schaffen. Also mache ich Schluss mit dem Sex am Telefon, mit dem Ex. Ja, oder Schluss mit dem Mann. Ja, denn ich denke auch mal, das halte ich auch für das Allerbeste. Denn eine Liebe, die man jetzt auch schon, das ist ja auch schon ziemlich lange her, nicht, aufgebaut hat mit meinem richtigen Mann jetzt. Die macht, Petra, ich sag dir, die machst du, so wie du das jetzt praktizierst, machst du die ganz langsam und systematisch kaputt. Ja. Jedes Mal, wo du einmal mehr Telefonsex mit deinem ehemaligen Lover, mit deinem ehemaligen Freund gemacht hast, entfernst du dich ein bisschen wieder von deinem Ehemann. Na, man hat auch ein schlechtes Gewissen hinterher. Das zudem. Ne? Das ist das Schlimme dabei. So gerne guckst du dich da nicht im Spiegel an danach. Nee. Und ich denke auch mal, das soll mal vielen Frauen auch so zeigen, was macht man eigentlich da mit sich selbst, nicht? Denn es geht nicht mir so, das geht auch sehr, sehr vielen Frauen so. Menschen geht es so, egal jetzt welchem Geschlecht. So. Aber da sind wir uns eigentlich ziemlich einig, ne? Ja, denke ich auch. Ja. Du sollst nichts Schlechtes von mir denken. Also ich glaube, ich hadere mit mir schon wirklich monatelang und pass mal auf, Peter. Ich würde gerne mal Folgendes vorschlagen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die auch eine gewisse Zeit durchgezogen hast, ruf mich doch nochmal an, erzähl mir das mal. Mach ich. Versuch mal durchzukommen, ja? Okay. Alles Gute. Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, bevor wir Pause machen, ein bisschen Post. Und zwar, hier habe ich eine Mail bekommen mit folgendem Text. Liebes Domian-Team, es schreibt euch Billy, 21 Jahre alt. Ich habe vor 2 Wochen bei euch angerufen mit dem Thema Tod eines Unbekannten. Ich habe das erlebt. Es hatte mich doch sehr irritiert, dass ich damit ein Problem hatte, da ich Rettungssanitäter bin und mir auch schon Menschen im Dienst verstorben sind. Ich wollte hiermit mitteilen, dass ich damit abgeschlossen habe und das liegt definitiv an euch und der ganz lieben und patenten Psychologin Petra, die an diesem Abend da war. Ein herzliches Dankeschön an euch alle und schöne Grüße von Billy. Vielen lieben Dank, das hat uns sehr gefreut. Da schreibt Ingrid, bezogen auf die gestrige Sendung. Wir hatten gestern einen jungen Mann in der Sendung, der hieß Mike und der beklagte sich sehr über seine Eltern, die bei den Zeugen Jehovas waren, die ihn ja sehr in der Zwangsjacke hielten, kann man schon so sagen. Und ich habe Partei für ihn ergriffen. Da schreibt Ingrid, ich finde es schade, dass du dermaßen voreingenommen gegen die Zeugen Jehovas bist. Ich selbst bin Zeuge und sehe fast täglich deine Sendung. Die Einstellung der Eltern von Mike hat nichts mit unserer Religion zu tun. Es ist ihre persönliche Angelegenheit. Ich wünsche mir von dir etwas mehr Neutralität den Zeugen gegenüber. Liebe Ingrid, was ich von den Zeugen Jehovas weiß und meine persönlichen Erfahrungen mit den Zeugen Jehovas erlauben mir keine Neutralität und ich möchte da auch überhaupt nicht neutral sein und habe da ein hartes Urteil und ein sehr negatives Urteil. Dennoch, glaube ich, möchte ich nicht alle Menschen abschätzig bewerten, die bei den Zeugen Jehovas sind, beileibe nicht. Es gibt sicher auch Ausnahmen und Leute, die auch ihre Art und Weise dort leben und durchsetzen, aber als Verein, als Gruppierung, als Sekte lehne ich sie ab und kann das auch begründen, eben aufgrund persönlicher Erfahrungen und aufgrund vieler Gespräche hier auch in der Sendung. Dann schreibt Thomas aus Wuppertal, hallo Jürgen, ich sehe gerade wieder einmal deine Sendung und du fragst die armen Leute aus, was sie so heimlich tun. Das war ja das Thema gestern. Meine Frage an dich, was machst du eigentlich so heimlich? Die Frage habe ich eigentlich gestern schon erwartet. Das werde ich nächste Woche, im Laufe der nächsten Woche erzählen, was ich gerne so heimlich mache. Dann ausnahmsweise mal, ganz ausnahmsweise mal, Grüße in den Hunsrück zu Inge. Ich hoffe, da freut sich jetzt jemand im Hunsrück. Inge ist gestern 70 Jahre alt geworden und ich habe einen sehr, sehr netten Brief von ihrer Tochter bekommen, der Steffi Jäger. Und die bittet mich, die Inge doch zu grüßen, weil Inge jede Nacht in einem Dorf im Hunsrück sitzt und diese Sendung verfolgt. Liebe Inge, von Herzen alles Gute zum Geburtstag. So, und jetzt ist ein ganz wichtiger Moment gekommen. Ich möchte euch informieren, was in Sachen Svenja passiert ist. Svenja war die Frau, die vor einigen Wochen hier bei mir in der Sendung war, schwer krebskrank, die ihre Kinder in ein Kinderheim geben musste, weil sie sich in einer Chemotherapie unterziehen wollte. Und wir haben eine wirklich riesen Resonanz bekommen auf dieses Gespräch, auf Svenja. Wir haben eine riesen Resonanz von euch bekommen. Insgesamt, es sind also Spenden eingelaufen hier bei uns, viele Sachspenden, viele Telefonkarten, viele kleine Geldspenden und große Geldspenden. Und insgesamt sind 9.318 Mark für die Kinder von Svenja zusammengekommen. Ihr habt das gespendet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die große Anteilnahme und das Engagement und soll euch von Svenja ganz, ganz, ganz liebe Grüße ausrichten und tausendmal Dankeschön sagen. Wir haben vor ein paar Tagen nochmal mit Svenja telefoniert. Ihr geht es in Umständen entsprechend ganz gut. Allerdings beginnt jetzt kommenden Montag auch erst die Chemotherapie. Wie es dann weitergeht, wissen wir eben nicht und wir haben alle große Sorge, dass es Komplikationen gibt. Dann hattet ihr auch noch netterweise ganz viele Mäuse, ganz viele Diddelmäuse gespendet, weil sie das so gerne für ihre Kinder gehabt hätte. Die Kinder waren nun überversorgt und Svenja hat die vielen Diddelmäuse, die gekommen sind, an die Kinder-AIDS-Station ihres Krankenhauses gespendet. Und dann hat sie mir noch was gesagt, als sie von der großen Spende hörte, von den 9.318 Mark für ihre Kinder. Davon hat sie Tobi, ihrem kleinen Sohn, erzählt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Der Tobi hat gesagt, Mutti, wenn du gesund bist, dann fahren wir dahin, wo das Meer ganz blau ist und wo es keine Krankenhäuser gibt. Wir wünschen der Svenja und ihren Kindern natürlich von ganzem Herzen, dass dieser Wunsch von Tobi wahr wird. Also nochmal vielen, vielen, vielen, vielen Dank an euch. So, jetzt noch was. Vor ein paar Wochen war Ferdinand in der Sendung. Ferdinand war ein absoluter Trabi-Fan. Und er hat mir die tollsten Sachen erzählt, wie er die Zeit verbringt mit seinem Trabi. Und da er zufälligerweise in der Nähe von Köln wohnt, habe ich zu ihm gesagt, komm doch mal vorbei, wir machen ein paar Aufnahmen und zeigen die den Leuten dann. Und diese Aufnahmen, die zeigen wir euch jetzt mal. Hier ist er. Da fährt er gerade ein, in unsere Tiefgarage hier im WDR. Ein schwarzer Trabi, den hat er für 12 Mark, für sage und schreibe 12 Mark erstanden. Hat unglaublich viel Geld investiert, nämlich 6.000 Mark in diesen Trabi. Und hat seine Freundin gehen lassen, weil er seinen Trabi mehr liebt als die Freundin. Hier zeigt er übrigens gerade, wie man tankt. Es gibt vorne einen kleinen Kanister unter der Motorhaube. Und da muss ein Stäbchen reingesteckt werden, da kann man sehen, wie viel Benzin dort drin ist. Alles sehr kompliziert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in einem Trabi gesessen und muss sagen, es ist doch sehr bequem. Fast noch bequemer als meine Ente früher. Ich hatte eine Ente. Also schicke neue Räder hat er sich installiert. Pechschwarz sieht er aus. Und das ist sein Fernseher. Sein Fernseher. Und da schließt er eine Videoanlage manchmal an und guckt sich dann Fernsehsendungen. Das ist der Trabi von Ferdinand. Ja. Den haben wir jetzt alle gesehen. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.39 Uhr genau. We'll be right back. Uhr 40 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ohne feste Themenvorgabe von uns. Eine freie Sendung, eine freie Talkshow. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es mit Jean-Marie, 35 Jahre alt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Aus Berlin. Aus Berlin. Jawohl. Aus unserer Hauptstadt. Ja. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Ich freue mich immer, wenn ich mit Berlinern rede. Sehr sogar. Ja. Na gut, ich bin kein waschechter Berliner. Ja, aber so das Gefühl, mit Berlin, mit unserer Hauptstadt verbunden zu sein, ist ja schon grandios. Also. Gut, mein Problem ist, eigentlich spielt es sich in deinem Hintergrund ab. Und zwar hast du da ein wunderschönes Hirsch. Modell stehen. Ein Hirsch. Nee, nicht ein Hirsch. Doch. Das Modellauto. Ach, das Modellauto, ja. Ja, aus dem einen Grund, ich bin seit 26 Jahren Modellsammler und Bauer. Ja. Also das heißt, ich habe ca. 200 1.18er Modelle zu Hause. Moment, 1.18er? Was ist 1.18? Das ist der Maßstab, 1:18. Das ist also eine Länge, ca. 26 Zentimeter. So. Irgendwie. So. Ja. Ja, ungefähr. Hm? Ja, so ungefähr die Größe. Wie viel hast du davon? 200 Stück. 200 Stück? Ja. Welche Marken? Alles mögliche, Rolls-Royce, Cadillac, Mercedes SSK, Jaguar, aha, MK2. Auch Oldtimer, also die so auf alt gebaut sind? Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Und die baue ich auch mir um, also sprich mit Teppichboden, Lederverdeck. Dann bist du ja fast so ein Freak wie Ferdinand mit seinem Trabi. Ja, genau, ne? Genau. Du bist es in klein, in Miniaturausführung. Richtig. Sind denn das besonders wertvolle Autos, also auch Antiquitäten, dass die Autos Antiquitäten sind, oder sind die in der normalen Preislage, die du kaufst? Ja, ich habe die früher in normale Preislage gekauft, genau. Also sprich für 30, 40 Euro ja. pro Stück. Mhm. Und die haben sich jetzt halt eben mit der Jahre auf 150, 1500 Mark. Oh. Und das teuerste Modell, das ich da habe, das ist also ein 24 Karat Goldkäfer aus dem Jahre 1957. Hey. Und der hat in der letzten Auktion in der Schweiz 9500 Mark nicht schlecht. Erbracht. Nicht schlecht. Ja. Also du hast einen Tick in Sachen Automodellbau. Ja. Ja. Ja. Wie viel Geld hast du da schon rein investiert? Och, wenn ich das so auf die 26 Jahre rechne, ja, so knappe 60.000, 70.000 Mark sind da locker weg. Aha. Wo stehen die? Mit meiner Lebensgefährtin teilweise im Wohnzimmer. Die hat dann zugelassen, ich durfte schon in den Flur ziehen. Aha. Und dadurch, dass wir bloß in einer 2,5-Zimmer-Wohnung wohnen, ist sie hin und hat 2 Zimmer, also sprich Wohnen und Schlafzimmer. Also und überall Autos. Das halbe Zimmer ist meine kleine Werkstatt. Aber bei dir ist es nicht so gravierend ausgeprägt wie bei Ferdinand mit dem Trabi, der Mann mit dem Trabi. Da ist die Freundin ja laufen gegangen. Jetzt höre ich dich nicht mehr richtig. Da ist die Freundin ja laufen gegangen. Und er hat die Freundin auch gehen lassen wegen des Autos. Bei dir ist das nicht so. Nee, bei mir ist es gerade umgekehrt. Die Freundin ist bei dir wegen der Autos. Die Freundin mischt mit. Die mischt mit sogar. Ja, das ist natürlich optimal. Die mischt richtig mit. Sag mal, wieso interessierst du dich jetzt für das Ding oder was? Ja, da wollte ich dir einen Vorschlag machen. Kann das ja mal ein bisschen herholen. Ja. Und es mal ein bisschen näher zeigen. Ja. Also für die Radio. Oh, das ist ein alter Mercury. Ein alter Mercury. Für die Radiozuhörer. Ein alter Mercury. Stopp. Ein alter Mercury. Seite. So? Nein, das ist ein Buick. Ein Roadmaster. Steht das hier irgendwo drunter? Nee, steht nicht drauf. Nein, das ist eine japanische Firma. Das ist ein Blechfahrzeug. Ja, ein Blechfahrzeug. Mit einem sogenannten Friktionsmotor. Sag bloß. Das heißt, du kannst schieben und dann fährt er. Hörst du? Ja. Ja. Ja. Dieses Auto hat mir mal eine treue Zuschauerin geschenkt. Weil es so ähnlich aussieht wie das Auto in meinem Vorspann. Es ist nicht dasselbe Auto, das gleiche Auto, aber es ähnelt dem so ein bisschen. Im Vorspann, das ist ein Yellow Cab aus New York, ein Taxi. Ja, schön, ne? Siehst du, sowas Tolles haben wir hier beim Westdeutschen Rundfunk. Das ist herrlich. Mhm. Bist du neidisch, ne? Ja. Ja. Und da wollte ich dir jetzt eigentlich einen Deal vorschlagen. Ein Deal? Ja. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich wollte dir das entweder abkaufen. Abkaufen? Ja. Oder ein Modell. Hier wird nichts verkauft. Das nach deinem Wunsch gebaut wird. Im Gegenzug. Sprich mit Teppichbodenbeleuchtung, mit Leder. Nee, das können wir nicht machen, so Marie. Weißt du, weil das ist ja ein Geschenk. Das hat mir ja eine tolle Zuschauerin geschenkt und seitdem steht es ja nur auch immer da hinten und gehört zur Sendung. Ne? Ach so. Schade. Nein. Aber trotzdem, es ist ein herrliches Stück. Aber du hast ja auch was davon, wenn du immer brav unsere Sendung guckst nachts. Und dann kannst du dir das Auto angucken. Die gucke ich ja permanent. Wahrscheinlich interessieren dich gar nicht der Anrufer, sondern immer nur das Auto im Hintergrund. So ist es. Ich kann es ja mal ein bisschen für den Rest der Sendung mal hier stehen lassen. Oh, ist das herrlich. Ein schickes Auto, ne? Das ist herrlich. Sehr schick, ja. Und das ist aus der 70er Jahre, kam das mal von China rüber, doch. Ist das wahr? Ja, das ist eine chinesische Produktion und da gab es auch den Buick Riviera von 1972. Also, verkäuflich ist es nicht und einen Tausch können wir auch nicht machen. Im Tausch auch nicht? Nee, einen Tausch können wir nicht machen. Schade. Also, wenn du jetzt eine horrende Summe angeboten hättest, ne, dann würde ich ja fast noch sagen, die spenden wir noch den Kindern von Svenja. Von Svenja, ja. Dann hätten wir uns irgendwie einigen können. Aber nur so ein Tausch bin ich nicht zu haben für. Nicht zu haben? Nee. Schade. Ja. Naja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Aber ich verspreche dir, solange es diese Sendung gibt, wird dieses Auto immer im Hintergrund stehen. Und ihr oder du kannst dich daran erfreuen. Prima. Ja? Und ich verspreche dir, ich werde weiterhin deine Sendung verfolgen. Das ist sehr schön. Mit wachsender Begeisterung. Na toll. Und ich möchte, dass Svenja alles erdenklich Gute von meiner Lebensgefährtin ihren Kindern wünschen und sie möge durchhalten. Das wünschen wir alle und wir hoffen sehr und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, dann werden wir was Neues von Svenja erfahren. Weil wir haben es verfolgt und wir denken an sie. Ja, sie hat sich unglaublich gefreut. Ja. Und ich freue mich sehr für die Kinder, dass jetzt doch noch einiges getan werden kann. Genau. Jean-Marie, schöne Grüße nach Berlin. Danke. Bye. Gruß ans Domian-Team. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Ute, 36 Jahre alt. Nee, nicht 36, 63. Umgekehrt, ich, ja. Ich bitte um Entschuldigung, jetzt habe ich ein junges Huhn aus dir gemacht. Naja, macht ja nichts. Bin ich im Kopf drin, bin ich noch jünger. Ja. Ute. Domian, ich wollte eins deiner in Deutschland so weltberühmten Statements hören. Und zwar über Big Brother. Über Big Brother. Und wollte dir meine Meinung dazu sagen. Ja. Willst du meine Meinung erst hören? Ja. Also meine Meinung ist, ich kann die ganze Aufregung, die da entstanden ist, bis hin zu unserem Bundespräsidenten überhaupt nicht teilen. Ich finde diese Sendung harmlos und ich finde sie eher langweilig. Ich gucke sie mir manchmal an, aber sie interessiert mich nicht sehr. Ich finde nicht, dass die Menschenwürde verletzt wird und dieser ganze Quark, den da irgendwelche intellektuellen Leute oder Menschen, die uns erzählen wollen, was wir gucken sollen dürfen, davon sich geben. Was ist deine Meinung? Also meine Meinung ist, menschenverachtend kann keine Rede sein, sie ist eher zuschauerverachtend. Ja, man kann ausschalten. Also noch langweiliger ist, als wenn du eine Stunde aus dem Telefonbuch vorlesen würdest. Ja. Also ich frage mich vor allen Dingen, die hatten ja sicher tausende von Bewerbern. Ja. Welche Leute diese Nichtssagenden, völlig ohne jede Ausstrahlung zu sich befinden, Leute ausgesucht haben. Also mit denen kann ja auch nicht viel los sein. Nee, also sehe ich ganz genauso. Dann, also mein erster Eindruck, wo ich bin so ein Zapper, ich bin der absolute Musikfreak und gucke ganz wenig Fernsehen. Ne? Ich höre schon mal Fernsehen, nämlich dich. Immer wenn ich kann. Ja. Aber deswegen habe ich auch zum größten Teil, ich habe jeden Tag mal reingeguckt, aber halt nur Bruchstücke. Der erste Eindruck war, dass jemand in ekelhafter Weise seine Zähne geputzt hat, musste ich mein Armbrot erstmal wegstellen. Das ging dann an dem Tag weiter, so nach einer Viertelstunde hat so ein richtiger Proll, fieser Typ, auf einem Klotz die Füße gehabt und Liegestützen gemacht. Spannung! Der dritte Einblick an diesem Tag war, dass sich jemand in ekelerregende Weise die Zähne putzte. Das war's dann. Also ich finde auch diese Gespräche völlig belanglos. Also ich bin ja nur auch der. Es sind ja völlig geistlose Leute ausgesucht worden. Ne, die haben vielleicht gedacht, Das sind die primitiven, urtümlichen, die jetzt nur auf 6 abfahren. Ja, wenn es denn, denn so wäre. Ja, dann hätte ich vielleicht länger geguckt. Also ich muss auch sagen, ich bin aber ja auch der Spanner in Person. Jetzt, aber es ist weißt du, jetzt ist die letzte Woche, habe ich mich sogar geärgert drüber. Mhm. Da ist also ein ganz junges Mädchen dazu geschickt worden, morgen Sonntag. So eine kleine süße Maus, ne? Bitte? So eine kleine richtiges, süßes, nettes Mädel, ja, aus Sizilien, die nicht viel sagt, aber wenn sie was sagt, das mehr Aussagekraft hat, als wenn die anderen 10 da permanent plappern. Und alle wollen sie nicht, ne? Raus. Mhm. Ja, so doof sind die auch wieder nicht, dass sie die Konkurrenz nicht spüren. Ja. Also ich die merke aber also bestimmt am Sonntag rausgeliefert und das geht, diese Mobberei, die da stattfindet, das Mobbing, das geht bis zu Ausländerfeindlichkeit. Ja. Eine sizilianische schicken sie uns hier. Mhm. Es ist doch eine deutsche Sendung. Ich also sowas bringt mich ja absolut auf die Palme. Ich finde es auch so völlig albern, wenn die immer sagen, da wird jemand nominiert. Weißt du, was das ist? Das ist Denunziation. Das ist erstmal schon sprachlich falsch. Das ist schon, da wird nominiert, kann man nominieren, ist ja, beinhaltet ja eigentlich was Positives. Aber es ist was Negatives, Ja, aber nicht was Negatives. Also ich merke, du bist gut informiert, aber dennoch findest du es langweilig. Nur wollte ich dir die letzte Woche noch schildern, da habe ich also maximal, sag mal, über 3-4 Mal durchzappen, weil ich bin ja Vogeur, sonst würde ich dich ja auch nicht so oft hören. Haben die ganze Woche auf einem Heimtrainer Fahrrad gefahren und die Kilometer gezählt und sonst nicht. Und wir Armen müssen zugucken. Ne, wir müssen ja zum wir müssen. Nicht. Gott sei Dank. Aber ich bin so an allem interessiert, besonders am Menschen. Und hab mir, ich garantiere dir, ich gehe mit dir jede Wette ein zum Abschluss noch. Wenn die 10 über 60-Jährige so wie mich genommen hätten, da wäre mehr Action, mehr Power, mehr Aussagekraft, mehr Sex, mehr alles. Ja, aber es ist ja der Jugendwahn überall. Die dürfen ja nicht älter sein. Ja, ja, das ist, du sagst Jugendwahn, Gott sei Dank nicht Jugendkult, denn das ist kein Kult, das ist wirklich ein Wahn. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich kann es mit der Jugend sehr gut. Ich gehe auch von Klassikkonzert bis zum Punkkonzert. Eine Frage. Auf alle Open Airs, eine Frage noch zum Schluss. Wie hast du denn die Reaktion der Politiker aufgefasst? Zum Beispiel der Innenminister Schilly forderte zum Boykott der Sendung auf. Hör mal, ich will dir mal was sagen. Die Politiker, die nutzen wahrscheinlich im Moment jede Chance, von ihren Problemen, in denen sie ja alle im Moment stecken, abzulenken und mal für einen Tag, für 2 Tage, für 3 Tage ein anderes Thema aufs Tapet zu bringen, als ihre Affären. Also, und das finde ich einfach lächerlich. Ich kann in dem Zusammenhang sehr empfehlen, es gibt in der aktuellen Zeitschrift Die Woche ein tolles Essay von Roger Wilhelmsen. Ja. Und da setzt er sich mit der negativen Haltung des Bundespräsidenten auseinander zu Big Brother. Lies es mal, ist interessant. Er trifft also den es gibt eine Sendung, selbst kleine Kinder würden sich langweilen. Die gucken lieber Teletubbies. Ja, ne? Genau, darüber könnten wir jetzt auch noch philosophieren. Ich danke für deine Aber ich wollte dir noch auf den Weg geben. Weiter so und genau so weiter. Nie versuchen, die Sendung zu ändern. Das geht zu 99% immer in die Hose. Ja. Wenn eine bekannte, gängige Sendung verändert wurde, ihr seid super. Und auch an das ganze Team. Also bleibt genau so. Danke sehr herzlich. Und die haben alle mitgehört jetzt. Das ist fein. Ne, ich finde, dass ich möchte so gern zum Beispiel mal Elke kennenlernen. Mit der würde ich habe eine schwer drogenabhängige Tochter und massive Wenn du gerne möchtest, kannst du mit der Elke gleich nochmal sprechen. Wir können dich nochmal zurückrufen. Das ist kein Problem. Das wäre süß. Ja, weil dann machen ich wir das wirklich so. Massive Probleme. Ich bin Optimist. Ich hole mich immer an den Haaren wieder raus. Gut, dann machen wir es so. Du legst auf. Du kennst das ja. Legst auf und wir rufen dich. Das heißt, die Elke ruft dich gleich nochmal an. Wäre richtig süß. Alles Gute. Ich wünsche dir auch Tschüss. Alles Gute. Ne? Tschüss. Lothar. Wo ist er? Hier, 43. 43? Ja. Peter. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, was ist dein Thema, Lothar? Mein Thema ist überhaupt von letzter Woche Dienstag auf Mittwoch. Hattest du die zweite Gesprächspartnerin, wo die gesagt hat, ihr Vater trägt Frauenkleider? Ja, hatte ich. Mhm. Das geht mich auch an. Ich bin seit 12 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe 3 Kinder und ich bin der gleichen Meinung. Ich tue das auch. Du tust es auch? Ich tue es auch, ja. Wo? Nur bei dir in der Wohnung? In der Wohnung, aber außerhalb. Auch außerhalb? Ich gehe damit einkaufen, mit Röcken, mit Strumpfhosen, je nachdem. Und was sagt deine Frau dazu? Meine Frau ist damit vollkommen einverstanden. Sie steht gleich neben mir. Aber ist dir nicht aus allen Wolken gefallen, als du ihr das damals erzählt hast? Ja, ich musste erklären, vielleicht das war vielleicht so wie 18, 19, habe ich schon mal irgendwie erfahren, irgendwie, wie kann man sich fühlen mit Frauenkleidern, mit Frauenslips oder mit Strumpfhosen. Mhm. Und da habe ich schon mal die Erfahrung gemacht, vielleicht, das hat mir nicht gefallen und da habe ich es sein lassen. Mhm. Und dann kam das wieder durch. Und aber ihr wart schon verheiratet, als du es ihr gesagt hast. Wir waren schon verheiratet, wie ich gesagt habe. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet, als du es ihr gesagt hast? Bitte? Wie lange wart ihr verheiratet, als du ihr das gesagt hast? Drei Jahre. Und was hat sie da spontan darauf geantwortet? Ja, spontan darauf geantwortet, ja, sie hat dann ein bisschen irgendwie schief reagiert. Mhm. Hat mich irgendwie dumm angeguckt, ich weiß nicht, ob es so war, aber sie hat dann wohl gesagt, ja, und zwei Tage später, Lothar, wenn du das meinst, dann ich kann's nicht verbieten. Also sie hat tolerant darauf reagiert. Tolerant, kann man so sagen. Habt ihr Kinder? Wir haben drei. Drei Kinder. Wie alt sind die? Der Große ist, der wird 12 jetzt am 24. diesen Monat. Mhm. Der Zweite wird 9. Mhm. Und der Kleine wird 7, der kommt in die Schule dieses Jahr. Die kriegen das ja dann mit, wenn der Papa mit Stockelschuhen rauskommt. Die kriegen das mit, ja. Mhm. Und meine Eltern zum Beispiel, die sind auch so tolerant, die akzeptieren das. Wie erklärt ihr das den Kindern, dass der Papa dann auch mal Pumps anhat und sie kriegen dann mal irgendwie, die erzählen das wohl in der Schule mal irgendwann zwischendurch, weil die beiden Großen sind ja schon in der Schule. Naja, aber die werden wahrscheinlich in der Schule auch darauf angesprochen, weil das spricht sich ja rum, wenn der Papa so drauf ist. Ja, und das wird dann eben so tolerant genommen, dass die Eltern oder die Lehrerin dann sagt, ja, den Kindern vielleicht wohl irgendwie beibringt, dass es eben vielleicht so sein muss. Nämlich. Ja, aber wie bringt ihr das euren Kindern bei? Wie sagst du, wie erklärt ihr das? Ja, wie erkläre ich das? Das ist die große Frage. Ich bin der Meinung, dass das hier irgendwie so stimmt. Die gucken mich wohl irgendwie dann ganz groß an mit großen Augen, ja, weil sie die großen Augen von der Mutti haben. Mhm. Ne? Und ich bin der Meinung, dass das irgendwie so irgendwie... Ich bin nicht der Meinung, dass es hier akzeptiert wird. Aber... Was? Du bist nicht der Meinung? Hab ich nicht verstanden. Du bist nicht der Meinung, dass... Dass die Kinder das akzeptieren. Das ist nicht... Also du meinst, die akzeptieren das nicht? Irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes will ich sagen, jetzt zum Beispiel im Hintergrund. Mhm. Im Hintergrund, dass sie vielleicht meinen, ey, das ist die Mutti. Achso, also du meinst, das irritiert die Kinder schon ein bisschen? Ein bisschen, ja, würde ich sagen. Obwohl man kann ja sagen, dass die damit aufgewachsen sind. Ne? Ist richtig. Insofern wird sie vielleicht auch wiederum nicht mehr so sehr irritieren. Nein, vor allen Dingen würde ich auch sagen, ich habe auch keine Hemmung, hier durch die Wohnung nackt zu laufen, wenn ich zum Duschen komme. Na gut, das ist ganz anders. Ja, also ich will es auch gar nicht moralisch bewerten. Also wenn ihr in der Familie da wenn ihr damit klarkommt, und ist doch in Ordnung. Also dann lauft du mit Frauenkleidern rum, wenn es dir Spaß macht, wenn die ihr damit stimmt. Wohnt ihr in einer Großstadt? Wir wohnen in einer Stadt mit 42.000 Einwohnern, ist kurz hinter Dortmund. Also eine kleine Stadt. Und das wird da alles so hingenommen, wenn du einkaufen gehst als Frau? Ich habe Stöckelschuhe getragen, ich habe Strumpfhosen getragen, Maske getragen. Du wirst nicht blöd angemacht von irgendwelchen Nachbarn? Doch, dumm angeguckt. Nur, was ich noch sagen wollte, ich bin mit einem Arbeitskollegen, mit seiner Frau und meiner Frau nach Schottland gefahren. Mhm. Um dieses Thema dann ganz zu beenden. Hast du ja da laufen? Ich habe mir da einen Schottenrock gekauft. Ja, das ist ja wunderbar. Ja? Da bist du fein raus. Ne? Hab mir eine Bluse gekauft und die Weste gekauft. Und dann beim nächsten Laden sah ich noch einen Dudelsack. Ja. Hab ich mir auch noch gekauft. Aber du kannst ja jetzt keinen Schottenrock anziehen und Pumps dazu. Das sieht auch nicht aus. Nein, ist richtig. Aber ist das irgendwie so ein Mittelding? Es geht mir ein Mittelding. Was mir drunter geht, ist die Schlüpfer von der Frau und den BH. Ich verstehe. Lieber Lothar, jetzt ist die Sendung vorbei. Aber wir haben noch ein paar Minuten reden können. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Und es ist schön, wenn ihr euch da alle so arrangiert habt und es gut geht miteinander. Das war wunderbar. Ja klar, ich finde ja kein Problem. Schönen Gruß an die Frau. Alles klar. Tschüss. Irgendwas Gute. Tschüss. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Savas Pavlidis, Dirk Winhösen, Anja Schönhardt, Johannes Hiller, Jürgen Clemens und Elke Donalski. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich habe Macht über Menschen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Ich habe mein Wort gebrochen. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag, ich habe es vorhin schon gesagt, ist Ulla Kock am Bring hier zu Gast. Eine Stunde lang könnt ihr die Ulla dann befragen. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und freue mich dann auf die nächste Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder da mit einer offenen Talkshow. Macht's gut, bis dahin, ciao.